SWR 2 Hörspiel. Anlässlich des 200. Geburtstags von Gustave Flaubert am 12. Dezember können Sie heute und an den zwei folgenden Sonntagen den Hörspiel-Dreiteiler Madame Bovary nach Flauberts berühmtem Roman hier auf SWR 2 hören. Der französische Schriftsteller, der in Rouen in der Normandie geboren wurde und 1880 in Canteleu in der Normandie starb, gehört neben Balzac und Stendhal zu den großen Realisten der französischen Literatur und hat mit seinem Werk die Entwicklung des europäischen Romans entscheidend mit beeinflusst. Madame Bovary verursacht einen literarischen Skandal wegen angeblich anstößiger Passagen und ist zugleich Flauberts größter Publikumserfolg. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören außerdem Salammbô von 1863 sowie Lehrjahre der Männlichkeit, Geschichte einer Jugend von 1869, der im Jahr 2020 von SWR 2 als dreiteiliges Hörspiel produziert worden ist. Welches ist das Gebiet der Dummheit, das stumpfsinnigste Milieu, das die meisten Absurditäten, die meisten intoleranten Dummköpfe hervorbringt? Die Provinz. Welches sind dort die unerträglichsten Akteure? Die kleinen Leute, die sich in kleinen Tätigkeiten verausgaben, deren Ausübung ihr Denken verkümmern lässt. Welches ist der am meisten abgenutzte und missbrauchte Sachverhalt, die abgedroschenste Leierkastenmelodie? Der Ehebruch. So Charles Baudelaire, der 1857 als Madame Bovary erschien, ebenfalls vermerkte, das banale Sujet dieses Romans hindere ihn nicht daran, zum absoluten Kunstwerk zu mutieren. Vielmehr werde bei Flaubert gerade die Geschichte einer normannischen Arztfrau, die aus Lebens- und Liebeshunger der ehelichen Langeweile entflieht und im Freitod endet, zum Klassiker modernen Erzählens. Die Hörspielfassung erzählt die Geschichte der Sitten aus der Provinz als ein akustisches Gebilde, das Flauberts Neuerungen, die Behandlung von Erzählzeit und erzählter Zeit, seine Erfindung der erlebten Rede, die gnadenlose, mitleidlose Komik der Beschreibung ins Blickfeld rückt. Die Hauptperson ist Emma, die nach dem Tod der Mutter allein mit ihrem Vater auf dessen Hof lebt. Sie heiratet den verwitweten Landarzt Charles Bovary, der sie verehrt und von dem sie sich die Einführung in ein gesellschaftlich aufregenderes Leben erhofft. Doch bald schon ist Madame vom Dorfalltag und ihrem eher schlicht gestrickten Mann gelangweilt, was einen schlechten Gesundheitszustand nach sich zieht. Ein Umzug nach Yonville soll alles richten. Sie hören die Hörspielbearbeitung von Valerie Stiegele in der Inszenierung von Christiane Ohaus mit der Musik von Michael Riesler und den Hauptdarstellern Friedhelm Tock, Chris Pichler, Bernhard Schütz, Dietmar Müß, Angela Schmidt sowie vielen anderen. Madame Bovary, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Maria Dessauer. Komposition Michael Riesler. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Christiane Ohaus. Erster Teil. Wir saßen an unseren Aufgaben, als der Direktor eintrat, gefolgt von einem bürgerlich gekleideten Neuen und einem Schuldiener, der ein großes Pult trug. Wer geschlafen hatte, wurde wach, und jeder fuhr auf, als sei er beim Arbeiten gestört worden. Der Neue war ein Bursche vom Land und größer als wir alle. Er trug das Haar über der Stirn gerade wie ein Dorfkantor geschnitten, steckte in einem zu engen grünen Rock und war sehr verlegen. Wir begannen, die Lektionen aufzusagen. Er ließ sich kein Wort entgehen, lauschte wie bei der Predigt, wagte nicht einmal, die Beine übereinander zu schlagen.